بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إننا من الله سأل بام مسجد بمهاتسجن الله زيجن ونهايل بمهاتسجكايت ذنفت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إش بتزوجي داس كان جوت جبت أصا الله und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn irreleiten kann. Und wer von Allah Azza wa Jal in die Irre geleitet wird, der ist irregeleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten kann. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass genauso wie er uns zum Islam geleitet hat, dass er uns als Muslime auch sterben lässt und auferwecken lässt, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah ta'ala Surat At-Tariq uns näher anschauen, wie erwartet. Und ich erinnere mich und euch noch einmal daran, dass es wichtig ist, um möglichst viel zu profitieren von dem, was man in einem Vortrag zu hören bekommt. Wenn man schon weiß, was vorgetragen wird, dass man sich darauf dementsprechend vorbereitet, indem man mindestens diese Sura dreimal durchliest und versucht zu verinnerlichen, bevor man zum Unterricht kommt und letztendlich hört, was der Vortragende einem zu sagen hat. Wir lesen wie gewohnt erst einmal die Sura in deutscher Übersetzung vor und danach wollen wir uns die einzelnen Ayat näher anschauen. Sura At-Tariq, Sura Nummer 86, übersetzt der Pochende, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, beim Himmel und dem Pochenden. Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Es ist der durchbohrend helle Stern. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lende und der Brust hervorkommt. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden, dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Beim Himmel mit der Wiederkehr und der Erde mit ihren Sprüngen, er ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Er ist kein Scherz. Sie wenden eine List an und ich wende eine List an. So lasse den Ungläubigen noch Zeit, lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Surat At-Tariq, aus 17 Ayat bestehend, ist unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten eine mekanische Sura. Und mekanisch bedeutet, dass diese Sura vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Surat At-Tariq wurde vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Salah gelesen und er hat alaihi salatu wasallam Suren dieser Länge wie Surat At-Tariq oder auch ein bisschen länger wie Surat Al-Buruj pflegte er in dem Asr und im Dhuhr-Gebet zu verrichten, also zu lesen, im Nachmittagsgebet und im Mittagsgebet. Denn diese Länge von Suren sind die Suren, die man normalerweise in diesen Gebeten liest und auch im Isha-Gebet, wie es über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert worden ist. Surat At-Tariq, liebe Geschwister, übersetzt, wie gesagt, der Pochende und über das Wort werden wir gleich noch ein wenig uns näher unterhalten. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, das heißt, ich lese mit der Erlaubnis Allahs des Alabamas des Barmherzigen, beim Himmel und dem Pochenden. Allah Azza wa Jal in vielen Suren des Koran oder zu Beginn vieler Suren des Koran al-Karim schwört er bei seinen Geschöpfen. Und er schwört bei gewaltigen Geschöpfen, bei riesig großen Geschöpfen. Und ihr wisst, man schwört immer bei einer Sache, die einem wichtig ist. Und deswegen ist es uns Muslimen nicht erlaubt, bei jemandem anderes zu schwören, außer bei Allah Azza wa Jal, weil er ist für uns, weil das Schwören ist eine Art Verherrlichung. Und diese Art der Verherrlichung ist ein Gottesdienst, der nur Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine gebührt. Und so darf ein Muslim nur bei Allah schwören oder bei einer seiner Eigenschaften. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hingegen, er schwört bei was auch immer er möchte. Er schwört bei sich selbst und er schwört auch bei seinen Geschöpfen, die er erschaffen hat. Immer wenn man schwört, will man etwas aussagen. Und deswegen stellt sich jetzt hier die Frage, was will Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesen Worten mitteilen, denn er, subhanahu wa ta'ala, wenn er spricht, spricht er sowieso nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und er weiß alles. Das heißt, auch wenn er nicht schwören würde, seine Aussage würden wir als wahr akzeptieren und daran glauben. Aber wenn er auch noch schwört, das heißt, es geht um ein gewaltiges Ereignis, um eine besondere Sache, die er uns mitteilen möchte, subhanahu wa ta'ala. Er schwörte beim Himmel und dem Pochenden. Der Himmel im Arabischen, As-Sama, kommt vom Wort Sumu, und damit ist alles oben gemeint. Alles, was über einem liegt, alles, was oben liegt, ist sprachlich gesehen der Himmel, ist oben. Und manchmal meint man damit auch genau dieses Geschöpf, was über uns sichtbar ist und uns bläulich erscheint und die Gestirne, die es darin gibt. Und manchmal meint man einfach nur oben. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei mir und dem Pochenden. Der Pochende auf Arabisch kommt von At-Tariq, kommt von dem Verb Taraqa. Und Taraqa bedeutet nachts anklopfen. Taraqa bedeutet nachts anklopfen. Insofern schwört er subhanahu wa ta'ala beim Himmel und alles, was nachts anklopft, beziehungsweise was nachts erscheint. Was nachts erscheint und tagsüber wieder verschwindet. In der folgenden Nacht wieder erscheint und so weiter und so fort. Er regelmäßig erscheint und wieder verschwindet. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns in diesen Ayat selbst, was er mit diesem Pochenden meint, At-Tariq. Er sagte, und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Die Tafsir-Gelehrten sagen, dass immer wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und was lässt dich wissen, was der Pochende ist, oder was lässt dich wissen, was das und das ist, dass damit eine Aussage gemeint ist. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem seinem Propheten mitteilen möchte, dass er sehr wohl weiß, was mit diesem Pochenden gemeint ist, und er erklärt es uns auch in der darauf folgenden Aya. Er sagt, was lässt dich wissen, was das Pochende ist? Und diese Frage ist eine rhetorische Frage, die keine Antwort bedarf, sondern sie soll die Aufmerksamkeit des Zuhörenden erwecken. Er ist der durchbohrend helle Stern, An-Najm al-Thaqib. Das Wort, liebe Geschwister, An-Najm bedeutet Stern. Und es gibt auch eine Sura des Koran, die heißt An-Najm. Und Al-Thaqib kommt von Thuqb, bedeutet wie Loch. Und Thaqaba bedeutet durchlöchern. Und hier ist gemeint der Stern, der mit seiner Helligkeit die Dunkelheit durchlöchert. Denn der Himmel, wenn dort keine Sonne ist und keine Sonne scheint, und dann erscheint uns der Himmel dunkel. Und wenn jetzt dort ein Stern ist, dann leuchtet er hell, und wir wissen, dass Sterne sind ja nicht auch nichts anderes wiederum als andere Sonnen. Und diese Gestirne Allah subhanahu wa ta'ala, sie durchlöchern mit ihrer Helligkeit den Himmel von einer Stelle zur nächsten Stelle. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier bei den Sternen. Und diese Sterne, liebe Geschwister, natürlich sind in der Astronomie ein Kapitel für sich, weil diese Sterne sind von unglaublich großer Größe, unglaublich weiter Entfernung. Das sind Dimensionen, die sich ein Mensch gar nicht einmal mehr vorstellen kann. Und man spricht da von Lichtjahren und nicht mehr von Kilometern. Und ihr wisst, Lichtjahre sind die Entfernung, die das Licht innerhalb von einem Jahr zurücklegt. Und das ist eine Entfernung, die man sich allein schon nicht mehr vorstellen kann. Deswegen machen wir uns bewusst, wie gewaltig dieser Schwur ist, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und gerade in heutiger Zeit, man versteht immer mehr und mehr, wie gewaltig diese Art von Schwur ist, bei der Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Die Tafsir-Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, bei welchem Stern Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya schwört. Warum? Weil es gibt bestimmte Sterne am Himmel, die besonders auffällig sind. Und es gibt die sogenannten sieben Gestirn. Das sogenannte sieben Gestirn ist ein bestimmter Sternhaufen innerhalb der Milchstraße und wird auf Arabisch Al-Thuriyya genannt. Und dieser Sternhaufen, weil er bekannt ist unter den Arabern gewesen ist und weil man ihn auch mit dem bloßen Auge sehen kann und weil er ungefähr 8 Monate im Jahr sichtbar ist am Himmel, sagen manche Tafsir-Gelehrten, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei diesen Sternen geschworen hat, subhanahu wa ta'ala. In Wirklichkeit sind es 6 bis 9 verschiedene Sterne, die je nach Sichtbarkeit eben sichtbar sind oder nicht sichtbar sind. Und manchmal werden sie auch vom Mond bedeckt. Diese Sterne sind zweifellos Teil dessen, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Und man nennt sie auch die Plejaden und gibt auch andere Namen dafür. Aber die stärkere Ansicht unter Tafsir-Gelehrten, wie sie auch vertreten wird von verschiedenen Tafsir-Gelehrten, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht bei einem ganz bestimmten Stern schwört, sondern bei jedem Stern im Himmel. Bei jedem Stern. Und das ist auch die allgemeine Bedeutung der Aussage, der Ayah. Und deswegen, das ist immer, wenn jemand kommt und sagt, gemeint, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei bestimmten Sternen, dann sagen wir immer, dass immer diese Regel, dass der Tafsir-Gelehrte diese allgemeine Aussage gemäß einem Teil seiner Bedeutungen interpretiert hat. Und das ist nicht falsch. Wenn ich sage, Allah schwört bei allen Sternen, dann ist das richtig. Und wenn ich sage, Allah schwört beim Stern so und so, dann ist es richtig, weil das ist ein Teil des anderen. Und so haben wir, so können wir viele Aussagen der Tafsir-Gelehrten verstehen auf eine Art und Weise, sodass sie sich nicht gegenseitig widersprechen. Und der Beweis ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht diese sieben Gestirn angesprochen hat beim Namen, sondern hat bei allen Sternen geschworen, subhanahu wa ta'ala. Und natürlich, das handelt sich hier, wenn es sich um diese 7 Gestirn handelt, dann handelt es sich um ein Gestirn oder um Sterne, liebe Geschwister, die mehrere hunderte Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Und das zeigt uns die Gewaltigkeit dieses Universums und wie riesig groß es ist. Und wenn das allein der Himmel ist, den wir sehen können, wie steht es dann um den Himmel, der darüber ist, der zweite Himmel? Und wie steht es dann um den dritten Himmel und den vierten Himmel und den fünften Himmel und den sechsten Himmel und den siebten Himmel? Das sind Dimensionen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Aber wenn man darüber nachdenkt, über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird einem bewusst, wie gewaltig der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal, wir sagen in unseren Gebeten immer Allahu Akbar, das bedeutet, Allah ist größer. Und nicht Allah ist der Größte, sondern besetzt bedeutet, Allah ist größer. Das heißt, größer als alles, was es hier draußen gibt, alles, was du dir vorstellen kannst. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man immer über die Schöpfung Allahs nachdenkt. Sei es in den großen Dimensionen, wie die Himmel und die Sterne, über die Allah spricht, aber auch über den Menschen selbst. Und wenn man sich über den Menschen Gedanken macht und wie er innen funktioniert, ist es auch ein Grund, dass der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala stärker wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat jetzt geschworen. Und in der nächsten Ayah, in der vierten Ayah, teilt uns Allah azza wa jal mit, weswegen er geschworen hat. Das heißt, man schwört bei einer Sache auf eine Sache. Du schwörst bei einer Sache, das ist diejenige Sache, die für dich große Bedeutung hat und durch die du deine Aussage bekräftigen möchtest. Und du schwörst auf eine Sache, das ist die Sache, die du aussagen möchtest durch deinen Schwur. Und das ist die folgende Ayah. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, in kullu nafsin lamma alayha hafiz. Was bedeutet, übersetzt ungefähr, es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. Das ist die eine Art, diese Ayah zu übersetzen. Und es gibt eine zweite Lesart von Nafi' ibn Kathir, Abu Amr al-Kisa'i, Ya'qub und Khalaf, in der es heißt, in kullu nafsin lama alayha hafiz. Das heißt, anstatt lama, lama. Und wenn wir das so lesen, dann würden wir es anders übersetzen, über jede Seele ist wahrlich ein Hüter eingesetzt. Und das zeigt auch, dass die Art und Weisen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran gelesen hat, sie ergänzen sich gegenseitig und schließen sich nicht gegenseitig aus. Und das sind beides authentische Lesarten, Qiraat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Für uns wichtig ist die Aussage Allahs azza wa jal, dass jeder Mensch, für jeden Menschen hat Allah azza wa jal Hüter, Hafiz eingesetzt. Das Wort Hafiz kommt vom Wort Hafiza, und Hafiza bedeutet bewahren und bedeutet auch auswendig lernen. Und Deswegen nennt man denjenigen, der den Koran auswendig kennt, Hafiz, weil er den Koran bewahrt davor, dass er verändert wird. Und weil er den Koran auswendig kennt. Weil Hafiz, haben wir gesagt, bedeutet auch auswendig. Und man nennt auch jemanden, der sehr, sehr viele Hadithe auswendig kennt, ebenfalls als ein Hafiz, als ein Hüter der Sunna sozusagen. Als jemand, der zahlreiche Hadithe auswendig kennt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Entscheidend ist, dass hier mit die Engel gemeint sind. Hier in dieser Aya ist gemeint, dass Allah azza wa jall für jede Seele, das heißt jeden Menschen und jeden Djinn, hat Allah subhanahu wa ta'ala Hüter eingesetzt, Engel erschaffen, die damit beauftragt worden sind, diesen Menschen zu hüten. Das heißt, entweder er bewahrt den Menschen selbst, wie es auch in manchen Ayat heißt, aber noch wichtiger für uns ist, dass hier die Taten des Menschen gehütet und behütet werden. Was heißt das? Das heißt, wenn du eine Tat machst, eine gute Tat machst, Allah Azza wa Jal bewahrt sie für dich und schreibt sie für dich auf. Der Engel schreibt auf. Und wenn du eine schlechte Tat machst, Allah Azza wa Jal bewahrt diese Tat. Er lässt sie nicht verloren gehen, sondern ebenfalls, er befiehlt seinen Engeln, diese schlechte Tat aufzuschreiben. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass der Mensch niemals alleine ist. Auch wenn er denkt, dass niemand um ihn herum ist, so muss er wissen, dass er immer und zu jedem Zeitpunkt nicht nur von Allah Azza wa Jal beobachtet wird, sondern ebenfalls von den Engeln, die um ihn herum sind. Und wer noch und deswegen, liebe Geschwister, das stärkt den Glauben an Allah Azza wa Jal, weil er Leute eingesetzt hat, die seinem Befehl untergeordnet sind und die nichts anderes tun, als Allah subhanahu wa ta'ala Tag und Nacht zu gehorchen, und sie widersetzen sich ihrem Herrn niemals. Und sie sind vertrauenswürdig. Das heißt, diese Engel, sie lassen keine gute Tat, die du gemacht hast, verloren gehen und vergessen sie aufzuschreiben. Und auch ebenfalls jede Tat, die du gemacht hast an schlechten Taten, ebenfalls, sie lassen sie nicht verloren gehen und sie schreiben sie auf und sie sind ehrlich. Sie schreiben die schlechte Tat als einfach schlechte Tat auf und nicht als mehrfach. Und kennen sie die Absichten des Menschen? Die Antwort lautet nein. Niemand kennt die Absichten eines Menschen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal beschreibt sich im Koran als derjenige, der das kennt, was in den Brüsten ist. Das ist eine Eigenschaft von ihm, subhanahu wa ta'ala. Die Engel, sie wissen nicht, ob du aufrichtig warst, wenn du dein Gebet verrichtet hast. Sie wissen nicht, ob du Ikhlas gehabt hast. Sie wissen nicht, was deine Absicht war, wenn du zu einem Unterricht erscheinst. Sie wissen nicht, was deine Absicht ist, wenn du Allahu Akbar sagst und dein Gebet verrichtest. Sie wissen nicht, was deine Absicht ist, wenn du dein Fasten beginnst und dein Fasten brichst. Diese Absichten, sie kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und darauf ist auch ein Hinweis in der 9. Ayah, wie wir inshallah ta'ala gleich sehen werden. Es gibt keine Seele, über die nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Das heißt, wenn jemand im Zweifel ist darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu so einer gewaltigen Sache imstande ist, und das bedeutet, dass es um ein mehrfaches mehr Engel gibt als Menschen und ein mehrfaches mehr an Engel gibt als Djinn. Das heißt, die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, die ihm dienen und die ihm gehorsam gegenüber sind, sind weitaus mehr als diejenigen Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorchen. Und deswegen soll man sich bewusst machen, zu welcher Gruppe möchte man letztendlich gehören. Wenn man im Zweifel darüber ist, dass Allah azza wa jall zu so einer Sache fähig ist, dann soll man über sich selbst nachdenken. Du kannst über den Himmel nachdenken, über den Allah geschworen hat, bei dem Allah geschworen hat. Du kannst über den Stern nachdenken, über den Allah geschworen hat, aber wir haben es viel einfacher, indem wir einfach mal über uns selbst nachdenken, damit wir wissen, woher wir kommen und damit wir nicht überheblich werden. Allah sagte, so soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Natürlich ist hier mit in erster Linie der Kafir gemeint. Derjenige, der kein Muslim ist. Warum? Weil der gläubige Mensch zweifelt nicht. Aber auch der gläubige Mensch kann seinen Iman, seinen Glauben an Allah und den jüngsten Tag stärken, indem er auch nachdenkt über die Schöpfung Allahs, was sicherlich mit ebenfalls von ihm verlangt worden ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen. Dieses sich ergießende Wasser, natürlich die Samenflüssigkeit des Mannes gemeint. Und diese Flüssigkeit, die an anderer Stelle im Koran al-Karim sogar als verächtlich bezeichnet worden ist. Das heißt, eine Flüssigkeit, die ekelerregend ist. Und diese Flüssigkeit, liebe Geschwister, der Mensch, der im Laufe seines Lebens überheblich wird und vergisst, aus was er ursprünglich hervorgegangen ist und plötzlich im Laufe seines Lebens ein Herz bekommt, das härter ist als ein Stein, und ein Stein ist weicher, weil ein Stein kann man zerschlagen, aber das Herz von manchen Menschen kann man überhaupt nicht erreichen. Dieser Mensch soll darüber nachdenken, was er ursprünglich war, und nicht nur was er ursprünglich war, sondern auch in diesen anderen Ayat der Hinweis darauf ist, wo er letztendlich landen wird. Das heißt, zu Beginn, er war aus einer Substanz, die ekelerregend ist, und am Ende, er wird verwesen auf eine Art und Weise, dass kein Mensch mit ihm was zu tun hat. Man will ihn vergraben und mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das ist der Mensch. Und zwischendrin, zwischen diesen beiden Phasen, trägt er in sich, innen drin, Unreinheiten und Schmutz im übertragenen Sinne und auch im wortwörtlichen Sinne. Seinen Urin und seinen Stuhl trägt er in sich herum, und wenn er, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, lässt er ihn sogar erkranken. Deswegen, der Mensch darf nicht überheblich werden, sondern soll immer wieder sich daran erinnern, aus was er letztendlich erschaffen worden ist, und dann wird man sich Allah subhanahu wa ta'ala ergeben und niemals ihm gegenüber überheblich sein. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt dieses sich ergießende Wasser, diese Samenflüssigkeit. Er sagt, dass zwischen der Lende und der Brust hervorkommt. Ich weiß, dass es heißt in manchen Übersetzungen der weiblichen Brust, das heißt zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. Und das ist zurückzuführen auf einige Tafsir-Gelehrten, einige Kommentatoren. Und deswegen gibt es hinsichtlich dieser Aya mindestens zwei Erläuterungen. Und zwar, es geht um die beiden Begriffe im Arabischen, Sulb und Taraib. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Das Wort Sulb, liebe Geschwister, was hier als Lende übersetzt worden ist, bedeutet aber auch der Rückenmark. Oder der Rücken. Die Wirbelsäule, meine ich. Ja? Bedeutet auch die Wirbelsäule. Und dieser Teil, dieser Bereich des Menschen, seine Wirbel, das ist das Erste, worum es in dieser Eier geht. Und das Zweite ist Taraib. Taraib ist der Plural von Tariba. Und Tariba ist, damit sind die Brustknochen gemeint. Damit sind die Brustknochen gemeint. Und die erste Ansicht ist, vor über Qatada und Al-Hasan al-Basri überliefert, rahimahullah ta'ala, dass das erste vom Mann ist und das zweite von der Frau ist. Das heißt, dass sich ergießende Wasser, das zwischen der Lende des Mannes und der weiblichen Brust hervorkommt. Das ist die erste Interpretation. Die zweite Interpretation ist, dass beides hier vom Mann gemeint ist. Dass sowohl die Lende oder die Wirbelsäule oder der Rücken des Mannes gemeint ist und die Brust des Mannes ebenfalls gemeint ist. Und das ist auch die offensichtliche Bedeutung, und das ist auch die von mehr als einem Koran-Kommentator bevorzugte Ansicht, dass hier nur die Rede vom Mann ist und nicht die Rede von der Frau ist. Und das ist auch die, inshallah, richtigere Bedeutung, weil Allah subhanahu wa ta'ala von der Samenflüssigkeit spricht, und diese kommt vom Mann, und es ist ein bisschen weit hergeholt zu sagen, dass nur der erste Teil der Eier sich auf den Mann bezieht und der zweite Teil der Eier sich auf die Frau bezieht. Und das ist auch, wie gesagt, eine Überlieferung, also die richtige Ansicht ist auch eine weitere Überlieferung von Qatada Ibn Du'ama rahimahullahu bi rahmatil wasi'. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm seiner ihm gnädig sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist diese Ayah zu verstehen? Wie kann es sein, dass diese Samenflüssigkeit aus der im Bereich zwischen Brust und Rücken hervortritt? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Hiermit ist nicht die letztendliche Samenflüssigkeit gemeint, denn diese ist bekannterweise entsteht im Hoden des Mannes, und das ist eine Sache, die weiß jeder. Sondern hier, liebe Geschwister, ist, wie manche Kommentatoren sagen, also das ist eine Sache, die erstmal Allah subhanahu wa ta'ala, was er sagt, ist die Wahrheit. Und das möchte ich betonen an dieser Stelle. Was ich jetzt sage, ist eine Sache, die man im Laufe der Zeit, das Wissenschaftler herausgefunden haben. Okay? Und diese Sache würde das bestätigen, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Aber sowieso gehen wir davon aus, dass was Allah sagt, die Wahrheit ist. Von vornherein. Aber wir haben jetzt eine Interpretation aus der Wissenschaft, die übereinstimmen würde mit dem, was in dieser Ayah steht. Das bedeutet, sollte sich im Laufe der Zeit diese Sachen bestätigen, dann Alhamdulillah, es stimmt überein mit dem Koran. Sollte sich im Laufe der Zeit diese Sache als falsch herausweisen, dann ist diese Ansicht falsch und die Ayah bleibt trotzdem richtig und wir warten darauf, bis jemand das wissenschaftlich noch deutlicher erklären kann. Okay? Weil dass diese Samenflüssigkeit ursprünglich entsteht zwischen dem Brustkorb und dem Rücken, das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Warum? Weil der Schöpfer selbst hat uns davon berichtet. Deswegen muss es so sein. Aber es kann sein, dass wir noch nicht genau verstanden haben, wie das funktioniert. Aber das, was die heutigen Wissenschaftler sagen, ist ganz einfach. Es gibt ja die Hodenzellen, aber es gibt auch die Hodenstammzellen. Die Hodenstammzellen, das sind diejenigen Zellen, die noch indifferenziert sind. Das heißt, sie entwickeln sich im Laufe der Zeit erst noch zu Hodenzellen. Okay? Zellen, man hat Stammzellen. Aus Stammzellen entwickeln sich im Laufe der Zeit bestimmte Arten von Zellen. Und diese Hodenstammzellen, sie in einer bestimmten embryonalen Phase, dieses Kind im Leib der Mutter nennt man Embryo. Okay? Und im Laufe dieser embryonalen Phase wandern nämlich diese Stammzellen von einem Ort zum anderen Ort. Von welchem Ort? Naja, von dem Ort zwischen dem Wirbel, der Wirbelsäule und dem Brustkorb. Daher kommen die Hodenstammzellen. Und sie wandern im Laufe der Entwicklung des Menschen bis unterhalb seines Bauches. Okay? Und so verstehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht von der Samenflüssigkeit spricht, sondern wo sie ursprünglich herkommt. Und subhanallah, das beweist natürlich, dass Allah azza wa jall hier wieder einmal uns beigebracht hat, dass er am besten weiß, woher der Mensch entstanden ist und dass er über seine Schöpfung am besten Bescheid weiß. Und kann es jetzt sein, dass wir Menschen heutzutage mehr wissen als die Menschen früher über den Koran? Die Antwort lautet auf gar keinen Fall. Und wer so etwas behauptet, hat überhaupt nicht verstanden, was wir gesagt haben. Sondern, ich sage noch einmal, die Tatsache, dass diese Samen ursprünglich entstehen zwischen Brustkorb und Rücken, das ist eine Sache, die steht im Koran schon seit über 1400 Jahren. Das wissen wir. Das ist schon die Wahrheit, schon ohne dass wir darüber lange recherchieren brauchen. Die Frage ist nur, wie kann man das heutzutage wissenschaftlich erklären? Das kann sein, dass die Wissenschaft das erst in heutiger Zeit erklären kann, wie das tatsächlich der Fall ist. Okay? Deswegen, das ist eine Sache, auf die ich deutlich hinweisen möchte. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala, ich lese die nächste Ayah vor. Er hat die Macht, also auf Deutsch übersetzt, er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Er, Allah subhanahu wa ta'ala, hat die Macht, ihn zurückkehren zu lassen. Die Frage ist, was mit dem ihn gemeint ist. Manche Tafsir-Gelehrten sagen, mit ihn, mit dem Objektpronomen ihn, ist das Wasser gemeint. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen worden, der Mensch. Und er hat dazu die Macht, ihn, das heißt, in diesem Fall müsste man natürlich mit S übersetzen. Ja, das im Deutschen ist sozusagen, hat das sofort übersetzt, als würde sich auf den Menschen beziehen. Aber ich weise darauf hin, manche Tafsir-Gelehrten sagen, nein, das arabische Objektpronomen an dieser Stelle bezieht sich auf das Wasser. Und das Wasser natürlich im Deutschen ist neutral, deswegen muss ich übersetzen, er hat die Macht dazu, es zurückkehren zu lassen. Das heißt also, das Wasser, was der Mensch ausgestoßen hat, Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er es hat ausstoßen lassen, er hat auch die Macht, dieses Wasser wieder zurückzubringen an den Ort, wo es hergekommen ist, subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Interpretation, aber die stärkere Auslegung zu dieser Ayah ist, dass das Personal, dass das Objektpronomen sich bezieht auf den Menschen, genauso wie es auch in der Übersetzung ist, die ich gerade eben vorgelesen habe, dass es also gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht hat, dazu den Menschen zurückkehren zu lassen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Kraft und die Macht und die Fähigkeit, den Menschen wieder dorthin zu bringen, wo er vorher war. Das heißt, nachdem er gestorben ist, Allah hat die Fähigkeit, den Menschen wieder lebendig zu machen, genauso wie er vorher lebendig gewesen ist. Und der Grund, warum mehrere Tafsir-Gelehrte diese Interpretation bevorziehen, wie gesagt, das kann man nur nachvollziehen, wenn man die arabische Sprache kennt, warum man diese beiden Interpretationen möglich sind. Ja? Aber warum die Tafsir-Gelehrten diese Sache bevorziehen, ist ganz einfach, wie zum Beispiel Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten, weil Allah in der darauf folgenden Ayah gesagt hat, am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden. Und damit ist der Tag der Auferstehung gemeint. Auf Arabisch, Yawm al-Qiyamah. Und deswegen ist hier gemeint, dass Allah den Menschen wieder zum Leben erwecken kann, subhanahu wa ta'ala. Also, wenn du im Zweifel, also würde uns Allah sagen, wenn du im Zweifel darüber bist, dass jeder Mensch, dass Allah imstande ist dazu, über jeden einzelnen Menschen einen Hüter einzusetzen, der alles beobachtet und aufschreibt, was man sagt und was man tut, dann soll er über sich selbst nachdenken, wie Allah den Menschen erschaffen hat, aus dem Nichts und dann aus einem Samentropfen und einer Eizelle und so weiter und so fort. Diese Fähigkeit, diese Allmacht, wenn er das geschaffen hat, aus toter Materie einen Menschen hervorzurufen, warum soll er dann nicht imstande sein, am Tag der Auferstehung diesen gestorbenen Menschen wieder lebendig zu machen? Und die Logik sagt es selbstverständlich. Wenn er aus nichts jemanden erschaffen kann, dann erst recht kann er, wenn dieser lebendig mal war, ihn wieder so machen, wie er vorher gewesen ist, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Tag, er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen, am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden. Die geheimsten Gedanken, damit sind, liebe Geschwister, die Absichten des Menschen gemeint, unter anderem. Alles, was in deinem Innersten vorgeht an Gedanken und an Absichten, das ist nur eine Sache, die nur Allah Azza wa Jal kennt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, die Hüter, die Engel Allahs, sie kennen nur das, was man sagt und was man tut. Aber sie kennen nicht das, was man im Innersten denkt und hegt und vorhat. Die Absichten kennen sie nicht. Denn das ist eine Sache, die nur Allah kennt. Allah subhanahu wa ta'ala, am Tag der Auferstehung, wird er die Absichten überprüfen und er wird den Glauben des Menschen überprüfen. Und deswegen kann es sein, dass die Engel eine gute Tat aufschreiben und diese Tat verachtend sehen, geringschätzen. Das ist eine kleine Tat, das nichts Besonderes gewesen ist. Aber bei Allah Azza wa Jal, aufgrund der Absicht, die diese Person gehabt hat, wird diese Tat mit riesigem Lohn vergolten. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und eines der schönsten Beispiele ist eine Frau, und diese Frau hat große Sünden begangen. Das heißt, sie hat nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala, war nicht nur ihm ungehorsam mit kleinen Sünden, nein, sie hat riesig große Sünden gemacht und nicht nur große Sünde gemacht, sondern sie hat es auch regelmäßig gemacht, sodass das eine Eigenschaft wurde bei ihr und sie hat auch noch dafür Geld genommen, damit sie diese Sünden begeht. Und es geht um eine prostituierte Frau der Kinder Israels, über die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Diese Frau, sie hat eine der großen Sünden begangen, wie jeder von uns weiß. Und sie hat eines Tages von einem Brunnen Wasser getrunken. Und dieses Brunnenwasser, nachdem sie davon getrunken hat, hat sie einen hechelnden Hund gesehen. Und dieser Hund, also war durstig. Und dann ist sie nochmal in den Brunnen gestiegen, hat ihren Stiefel gefüllt mit Wasser und hat diesem Hund zu trinken gegeben. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr gedankt für diese Tat, die sie einem Hund angetan hat. Und daraufhin hat Allah azza wa jall ihre Sünden alle vergeben. Alle ihre Sünden. Weil sie einem Hund zu trinken gegeben hat, der Durst gehabt hat. Wie ist es dann, wenn man einen Menschen gut behandelt? Und wie ist es dann, wenn man sogar seinen muslimischen Bruder und seine muslimische Schwester gut behandelt? Und wie ist es dann, wenn man seine eigenen Eltern gut behandelt? Das sind Dinge, Löhne und Vorstellungen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und deswegen soll der Eifrige immer daran denken, Allahs Absicht, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Aber die Absicht, die diese Frau gehabt hat, das ist entscheidend. Sie wollte, dass Allah mit ihr zufrieden ist. Sie wollte, dass niemand davon Bescheid weiß, außer Allah azza wa jalla. Sie hat nicht geprahlt mit ihrer guten Tat, sodass Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat für sie bewahrt hat, mit diesen Hütern. Und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jahre später eingegeben hat, diese Geschichte, damit er sie seiner Umma weitergeben kann. Und Allahs Barmherzigkeit ist riesengroß. Wie gesagt, eine kleine Tat, aber die Absicht war entscheidend. Und umgekehrt, liebe Geschwister, genauso. Es kann sein, dass jemand viele gute Taten macht und großartige Sachen macht. Dem Anschein nach ist diese Person wie ein Paradiesbewohner, der auf der Erde umherwandelt. Und die Engel schreiben diese riesen guten Taten auf, aber am Tag der Auferstehung sind diese Taten wie verwehter Staub. Wie verwehter Staub, wie Staub, du brauchst nur einmal blasen und der Staub ist weg. Das heißt, das sind die Taten, der Staub und die Taten. Der ist nichts wert, er hat kein Gewicht und er ist nicht fest verankert. Und warum? Weil diese Person eventuell eine schlechte Absicht gehabt hat. Und sie wollte gelobt werden, sie wollte gesehen werden, sie hat damit geprahlt. Ihr Ziel war nicht Allahs Wohlgefallen alleine. Denn Allahs Wohlgefallen alleine, das muss das Ziel sein. Sobald du deine Absicht vermischst, 1% vermischst, du willst Allahs Wohlgefallen, aber gleichzeitig möchtest du auch von den Menschen gelobt werden, Allah wird diese Taten niemals akzeptieren. Und deswegen ist die Sache mit der Aufrichtigkeit, der Ikhlas, ist eine der schwierigsten und kompliziertesten Angelegenheiten, so dass manche Salaf gesagt haben, keine Sache fällt mir schwerer, als eine aufrichtige Absicht zu haben. Weil diese Absicht, sie verändert sich immer wieder. Es kann sein, man hat am Anfang der guten Tat eine gute Absicht und dann mittendrin, man schwankt. Es ändert sich. Und dann muss man sich wieder innerlich bekämpfen, dass man wieder eine gute Absicht hat, dass man für Allah macht. Und es interessiert, woher weißt du, dass du aufrichtig bist? Wenn dir vollkommen egal ist, ob die Menschen dich für diese Tat loben oder kritisieren, dann weißt du, dass du aufrichtig bist. Wenn dein einziges Ziel ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist, ob die Menschen dich loben oder überhaupt nicht, und du versuchst diese Tat, soweit es geht, zu verheimlichen, dass keiner davon mitbekommt. Und deswegen jeder Mensch, liebe Brüder, liebe Schwestern, soll ein paar Taten regelmäßig verrichten, von denen keiner etwas mitbekommt. Es reicht aus, deine Gebete verrichtest du in der Gemeinschaft. Dein Fasten machst du mit den Leuten. Manchmal spendest du sogar und die Leute sehen dich dabei, wie du spendest. Wenn zum Beispiel Spenden eingesammelt werden in einer Gemeinschaft. Und so weiter und so fort. Diese ganzen Taten, wenn du zu Umrah gehst, wenn du zu Hajj gehst, alle sehen dich, was du machst. Versuch, bestimmte Taten zu verrichten, von denen kein Mensch etwas weiß, nur Allah Azza wa Jalla. Dann weißt du auch, dass diese Tat aufrichtig ist und diese Tat wird wahrlich stärker belohnt werden als alles andere, was man macht und dafür vielleicht sogar gesehen wird. طيب. Am Tag, an dem die geheimsten Gedanken geprüft werden. Welchen Glauben hast du gehabt? An wem hast du geglaubt? Hast du an Allah geglaubt? Hast du an Allah so geglaubt, wie der Prophet es dir gesagt hat? Hast du an Allah so geglaubt, wie Allah Azza wa Jal im Koran sich selbst beschrieben hat? Oder hast du was anderes geglaubt? Oder hast du geglaubt, so wie deine Eltern dir beigebracht haben? Oder hast du geglaubt, wie die Leute dir beigebracht haben? Nein, du sollst glauben an Allah und seinen Gesandten und den Tag der Auferstehung und so weiter und so fort, genauso wie Allah es beschrieben hat. Ohne, dass du ein Wort hinzufügst und ohne, dass du irgendetwas von dem, was Allah gesagt hat, leugnest oder uminterpretierst oder ähnliches. Sondern du hast daran zu glauben, wie Allah es selbst gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Dann hat er weder Kraft noch Helfer. Dann, am Tag der Auferstehung, derjenige, der Zweifel gehabt hat, derjenige, der diese Zweifel nicht behandelt hat, derjenige, der sich nicht darum gekümmert hat, dass diese Zweifel beseitigt werden, der Zweifel am Tag der Auferstehung, der Zweifel an die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, wer in diesem Glauben stirbt, er wird am Tag der Auferstehung keine Kraft haben und er wird keine Helfer haben. Weder Allah azza wa jalla wird ihm helfen, noch wird seinen Engeln ihn unterstützen, sondern er wird auf sich alleine gestellt sein. Und damit ist natürlich der ungläubige Mensch gemeint. Und er wird keine Kraft haben, um die Strafe Allahs abzuwenden. Und er wird keinen Helfer haben, der ihn vor dieser Strafe schützen könnte. Allah sagt subhanahu wa ta'ala: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Beim Himmel mit der Wiederkehr. Die Wiederkehr, الرَّجْعِ, das arabische Wort Raja'a bedeutet zurückkehren. Gemeint ist hiermit alles, was im Himmel ist und was nach und nach wiederkehrt. Vergleich noch einmal mit dem, was Allah sagt am Anfang, At-Tariq. At-Tariq ist derjenige, der nachts anklopft, das heißt derjenige, der immer nachts wieder erscheint. Hiermit, und die Sterne, die erscheinen nur nachts. Und diese Angelegenheit, und jetzt geht es hier um alles, was immer regelmäßig wiederkehrt. Und zu den gewaltigen Geschöpfen Allahs, die regelmäßig wiederkehren, gehören der Regen. Gehört der Regen. Oder auch die Wolken, die diesen Regen bringen. Oder auch die Sonne und der Mond und all diese Gestirne, besonders die Sonne und der Mond, denn jeden Tag erscheinen sie immer wieder im Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und denkt daran, die Frage ist immer, der gläubige Mensch sich stellt, was will uns Allah azza wa jalla mitteilen? Welche gewaltige Angelegenheit, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, will er uns subhanahu wa ta'ala mitteilen, damit wir das nicht vergessen? Welche Angelegenheit will Allah uns mitteilen, die es wert ist, dass er subhanahu wa ta'ala diese Worte ausspricht und dafür seinen Engel Jibril alayhi salam auf die Erde, zur Erde schickt? Und zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er diese Offenbarung empfängt und den Menschen mitteilt. Allah sagte, beim Himmel mit der Wiederkehr und der Erde mit ihren Sprüngen. Die Erde mit ihren Sprüngen, gemeint ist immer wieder diese, immer wenn Pflanzen aus der Erde hervortreten, dann spalten sie die Erde an der Stelle, an der diese Pflanzen hervortreten. Gehört auch zu der Macht Allah subhanahu wa ta'ala, diese Erde, die so hart erscheint und wie teilweise steinig erscheint, trotzdem die Pflanzen, sie können all dies durchbrechen und machen dadurch sozusagen Spalten und Sprünge. Beim Himmel und mit der Wiederkehr und der Erde mit ihren Sprüngen, er ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Er, damit ist der Koran al-Karim gemeint, der edle Koran. Die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Der Koran ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Es entscheidet dieser Koran, sobald jemand von diesem Koran erfahren hat, hat ihn die Botschaft ereilt. Sobald jemand erfahren hat durch diesen Koran al-Karim, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und erfahren hat, dass der Tag der Auferstehung wahr ist und dass der Mensch nach seinem Tod wieder lebendig gemacht werden wird, so hat ihn die Botschaft ereilt und er hat keinen Grund der Welt, diese Botschaft abzulehnen. Jeder Mensch, der diesen Koran liest und ihn versteht, auch wenn er ihn leugnet, er hat keinen Grund dazu, ihn zu leugnen. Er hat keinen Grund, diesem Sprecher dieses Korans Lüge vorzuwerfen. Er hat kein einziges Argument zu sagen, dieses Buch, ich glaube nicht daran, dass es von Allah, dem Herrn der Welt, ist. Er hat kein Argument. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit spricht, die übereinstimmt mit deiner natürlichen Veranlagung, mit deiner Fitra, und deswegen hast du kein Argument, diese Worte zu leugnen. Liest du ein anderes Buch, das von jemandem anderes stammt außer Allah, das Widersprüche beinhaltet, das falsche Informationen beinhaltet, dann hast du ein Argument zu sagen, das ist falsch. Aber im Koran al-Karim, du hast kein einziges Argument, diese Worte zurückzuweisen. Und deswegen viele Menschen, die diesen Koran lesen, dadurch, dass sie ihn lesen, werden sie überzeugt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie er den Menschen anspricht. Derjenige, der den Menschen erschaffen hat, er weiß am besten Bescheid, welche Wortwahl für dieses Geschöpf am besten geeignet ist. Er, der Koran, ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Es entscheidet zwischen Falschheit und Wahrheit. Es entscheidet und bestimmt, wer sich auf dem richtigen Weg befindet und wer auf dem besten Weg ist, in die Hölle zu gehen, mit Allah davor bewahren. Der Koran al-Karim hat festgelegt, was die Eigenschaften der gläubigen Menschen sind. Wer sich an diese Worte hält, ist rechtgeleitet. Wer diesen Worten zuwiderhandelt, ist irregeleitet. Deswegen dieser Koran ist entscheidend. Er entscheidet zwischen den Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont, er sagt, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Er ist kein Scherz. Der Koran ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es ist die Wahrheit von Allah Azza wa Jal. Die Worte vom Herrn der Welten. Und alles, was er darin gesagt hat, wird tatsächlich genau so eintreffen, wie er es gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Der Koran ist kein Scherz. Sie wenden eine List an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben gelernt, dass diese Sura eine mekkanische Sura ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht seinen Propheten an, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf die Ungläubigen aus Mekka, die Polytheisten. Sie wenden eine List an. Das heißt, sie schmieden Pläne, sie schmieden Ränke gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und gegen die Sahaba und gegen den Islam. Und sie versuchen, den Islam auszulöschen. Das ist der Kampf zwischen der Wahrheit und der Falschheit schon seit Urzeiten. Es ist immer der gleiche Kampf gewesen. Und er hält bis heute an und wird auch bis in die Zukunft weiter anhalten. Der Kampf zwischen wahr und falsch. Der Kampf zwischen der Wahrheit und der Falschheit. Und der Kampf, es kann sein, manche seiner Methoden ändern sich, aber im Grunde genommen ist er immer der gleiche. Und zu der List derjenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben und den Islam allgemein bekämpfen, gehört zum Beispiel das Lügen, das Verzerren des Bildes der Muslime, das Verzerren des Bildes des Islam, über den Koran zu lügen, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lügen. Weil gegen die Wahrheit kommst du nicht an. Gegen die Wahrheit kommt man nicht an. Die einzige Möglichkeit ist, indem man die Wahrheit den Menschen vorenthält. Vorenthält oder etwas Falsches darüber sagt, damit die Leute davor sozusagen zurückschrecken und sich gar nicht erst damit beschäftigen. Sie wenden gegen dich, o Prophet, eine List an. Sie versuchen dich zu töten. Und wir wissen, die Leute aus Quraysh, sie haben sogar sich alle versammelt, ihre Häuptlinge, und sie haben sich geeinigt, wie können sie am besten diesen Menschen loswerden. Und sie haben gesagt, am besten, wir versammeln uns alle und wir alle töten ihn gleichzeitig. Das heißt, aus jedem Stamm suchen wir jemanden aus, der gleichzeitig auf ihn einschlägt oder ihn auf ihn, wie auch immer, ihn tötet, damit am Ende nicht gesagt werden kann, der Stamm so und so ist schuld und deswegen wird an ihm Blutrache geübt. Deswegen haben sie gesagt, wir versammeln uns alle und tragen alle dazu bei, damit wir am Ende nur sagen, damit uns am Ende nichts anderes übrig bleibt, als dass wir uns gegenseitig alle verzeihen. Sonst würden wir uns gegenseitig alle töten müssen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, sie wenden eine List an gegen dich. Allah subhanahu wa ta'ala sieht das. Und er weiß das. Und subhanallah, jemand, der eine List anwendet gegen Allah azza wa jal, der macht sich lächerlich. Jemand, der eine List anwendet gegen jemanden, der über alles Bescheid weiß, der macht sich lächerlich. Denn wie willst du gegen jemanden vorgehen, der genau weiß, was du vorhast? Wie willst du gegen jemanden vorgehen, der genau deine Gedanken kennt? Wie willst du gegen jemanden vorgehen, der genau sieht, was du tust? Wie willst du gegen jemanden vorgehen, der schon wusste, was du vorhast, noch bevor du es vorhast? Wie willst du gegen jemanden vorgehen, der bereits vor Urzeiten aufgeschrieben hat, was du tun wirst? Es ist unmöglich. Und deswegen sollen sich die gläubigen Menschen auf ihren Herrn verlassen. Sie wenden eine List an und ich wende ebenfalls eine List an. Subhanallah. Allah Azza wa Jal ebenfalls wendet eine List gegen sie an. Und diese List, die er gegen die Leute aus Quraysh angewandt hat und die er immer wieder anwendet, nicht, dass man denkt, die Sache gilt nur für seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt jeden Menschen, der Allah unterstützt. Allah sagt im Koran, in tansurullaha yansurkum. Wenn ihr Allah zum Sieg verhelft, wird er euch ebenfalls zum Sieg verhelfen. Deswegen, diese Regel gilt nicht nur für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern für jeden einzelnen Menschen. Sie wenden eine List an und ich wende ebenfalls eine List an. Subhanallah. Allah azza wa jall hat seine List geheim gehalten, genauso wie sie versuchen, ihre List geheim zu halten. Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie ruhig machen. Und dass er sie machen lässt, gehört ebenfalls zu seinem Plan, subhanahu wa ta'ala. Das nennt man auf Arabisch Istidraj. Dass er die ungläubigen Menschen machen lässt. Und sie denken, sie sind stark. Und sie denken, sie sind mächtig. Und sie denken, sie können Allah subhanahu wa ta'ala und die gläubigen Menschen überlisten. Und sie denken, aber sie vergessen eine entscheidende Sache. Sie vergessen, dass maximal können sie das machen, was der Pharao vorhatte mit den Zauberern, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala entschieden haben, sich für ihn niedergeworfen haben. Maximal können sie die gläubigen Menschen diesem Leben töten. Und wie der Pharao angekündigt hat, er wollte sie kreuzigen und ihre Füße und Hände wechselweise abschlagen, möge Allah uns davor bewahren. Das ist maximal, was sie machen können. Mehr können sie nicht. Danach endet dieses Leben und dann beginnt das Gericht. Und dann wird jedem Menschen, dem sein Recht weggenommen worden ist, sein Recht wieder zurückgegeben werden und die gläubigen Menschen werden in den Garten Edens betreten, für immer und ewig darin zu bleiben. Und immer und ewig darin zu bleiben, die Ewigkeit ist unvergleichbar mit den paar Jahren, die man in diesem Leben gelebt hat. Deswegen, sie wenden eine List an, aber ich wende ebenfalls eine List an. So lasse den Ungläubigen noch Zeit. Lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Diese Zeit, die sie genießen, auch wenn sie ihnen lange vorkommt, 10 Jahre, 100 Jahre, 50 Jahre, wie auch immer, diese Zeit kommt ihnen lang vor, aber liebe Geschwister, im Vergleich zur Ewigkeit, das ist nichts. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt sogar im Koran al-Karim schon, اقتربت الساعة. Was so viel übersetzt bedeutet wie, die Stunde ist schon nahe gerückt. Die Stunde ist schon nahe gerückt. Und für jeden Menschen, sobald er gestorben ist, ist seine Stunde schon eingetroffen. Für jeden Menschen. Insofern soll der gläubige Mensch diese paar Jahre, die er auf dieser Erde verbringt, für sich nutzen und für seinen Herrn und für seine Religion. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm zu Sieg verholfen nach 8 Jahren. Wenn diese Sura eine mekkanische Sura ist, und wenn wir davon ausgehen, dass sie im spätesten Fall gegen Ende der mekkanischen Periode offenbart worden ist, so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Gesandten nach 8 Jahren zum Sieg verholfen. Indem er seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er vertrieben worden ist, siegreich hat zurückkehren lassen und dafür gesorgt hat, dass sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Allahs Erlaubnis Makkah wieder zurückerobert. Und seit dem Tag bis zum heutigen Tag, guckt mal, seit dem Tag bis zum heutigen Tag ist diese Stadt das unter muslimischer Gewalt und unter muslimischer Herrschaft. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Versprechen wahrgemacht und er wird den gläubigen Menschen zum Sieg verhelfen. Warum? Weil Allah azza wa jall schon vor Urzeiten gesagt und gesprochen hat und geschrieben hat, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Übersetzt heißt es, Allah hat geschrieben, siegreich werden ich und meine Gesandten sein. Siegreich werden ich und meine Gesandten sein. Und so soll jeder Mensch sich entscheiden, möchte er zu den Siegreichen gehören, zur Partei Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten oder nicht. Wir lernen, liebe Geschwister, aus dieser Sura vieles. Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt den Tag der Auferstehung und dass er wahr ist und dass er eintreffen wird. Erinnert uns immer wieder daran, weil das und der Glaube an Allah sind die wesentlichen zwei Säulen des Iman, der Glaube an Allah und den jüngsten Tag. Zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt in dieser Sura, dass alles, was wir tun, aufgeschrieben wird von Engeln, die er extra damit beauftragt hat. Drittens, Allah Azza wa Jal erinnert den Menschen an seinen Ursprung, damit er nicht überheblich wird und damit er die Allmacht Allahs erkennt und dadurch an den Tag der Auferstehung glaubt. Viertens, Allah subhanahu wa ta'ala warnt jeden Menschen davor, eine List gegen den Islam zu schmieden, denn Allah Azza wa Jal sieht alles und hört alles und weiß über alles Bescheid. Und die List wird am Ende zum eigenen Nachteil sein, zweifellos, wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben spätestens, aber auch schon in diesem Leben, denn kein Mensch kann glücklich und zufrieden sein, wenn er kein Muslim ist auf dieser Welt. Und das ist eine bewiesene Tatsache. Es gibt genug Beispiele von Menschen, die reich sind und Macht haben, mächtig sind, aber trotzdem niemals glücklich geworden sind und sich teilweise sogar selbst das Leben genommen haben. Und fünftens und zu guter Letzt teilt uns Allah subhanahu wa ta'ala mit, dass dieser Koran die Wahrheit spricht und nichts als die Wahrheit spricht. So soll sich jeder gläubige Mensch an diese Worte halten, dann wird er recht geleitet sein und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.